Yo, doch hier geht raus an alle bescheuerten kleinen, fetten Scheißdinger, die lieber die Scheiße voll fett anscheißen, ey. Die Person über die Scheißdinger ist der